Herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch mit Göttinnen. Ich freue mich, euch heute eine wunderbare Frau und Kollegin vorstellen zu dürfen. Herzlich willkommen, Katharina Dill. Hallo, Karin. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke. Ich freue mich total. Ich möchte euch jetzt gerne Katharina vorstellen. Und zwar ist Katharina Mama einer bezaubernden kleinen Tochter. Sie ist Ärztin und spiritueller Coach. Nach der Geburt ihrer Tochter im Jahre 2011 hat sie ihren Beruf als Ärztin aufgegeben und hat begonnen, viele Dinge zu hinterfragen. Dort begann auch ihre spirituelle Neuausrichtung. Seither berät sie Menschen, ihr wahres Sein zu leben. Im Jahr 2016 hat sie den Zahngesundheitskongress ins Leben gerufen, über den wir uns dann auch persönlich kennengelernt haben. Und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Katharina. Fangen wir doch gleich an, Katharina. Ich bin wirklich neugierig, von dir zu erfahren, wie du die Göttlichkeit im Alltag aus deiner Perspektive definierst. Ja, also das Wort Göttlichkeit hat ja immer so was Machtvolles und so etwas, was einen fast auf den, also was einen fast am Anfang erschlägt praktisch. Weil wir ja alle so großgezogen worden sind, dass das immer etwas ist, was außerhalb von uns ist, dass es etwas ist, wovon wir auf die Knie sinken müssen, gerade wenn wir religiös erzogen worden sind. Und es ist irgendetwas, was von uns, also was außerhalb von uns steht und was eigentlich nichts mit uns Menschen zu tun hat. So werden wir ja immer erzogen. Und das ist eigentlich Blasphemie ist, wenn wir uns als Menschen erheben und als Götter bezeichnen oder auch als Göttinnen. Ich bin in der DDR groß geworden. Wir sind da ja eigentlich alle ziemlich früh auf Linie gebracht worden. Und es ging ja vor allen Dingen darum, wertvoll für das Kollektiv zu sein. Individualität war da eigentlich gar nicht gefragt. Ich war auch viele Jahre, ich war immer so die graue Maus, die in der Masse mitgelaufen ist. Und ich habe mich auch nie wirklich hübsch gefühlt. Ich wollte nie auffallen. Und wenn ich auffallen wollte, dann nur positiv, sei es, weil ich eine gute Note hatte in der Schule. Oder ich wollte, wenn ich auffalle, dann halt nur gesellschaftlich akzeptiert auffallen, sagen wir es mal so. Und irgendwann kam dann für mich aber der Punkt, wo ich gedacht habe, was machst du hier eigentlich? Du machst Sachen, die nicht deinem inneren Wesen entsprechen. Du verbiegst dich, du spielst Rollen, die dich deprimieren, Rollen, die dich krank machen, Rollen, die dich eigentlich immer weiter von deinem Inneren und von deinem wahren Sein entfernen. Und dann habe ich wirklich dann auch die Geburt meiner Tochter dazu genutzt, um aus dem ganzen Alltag, aus der Klinik auszusteigen und, wie du schon sagtest, mich komplett neu zu orientieren. Und für mich bedeutet dann vor allen Dingen auch Göttlichkeit, sich überhaupt erstmal die Zeit zu nehmen, da überhaupt reinzuspüren, was ist denn überhaupt in mir göttlich? Und was wurde mir aberzogen oder was wurde mir anerzogen, wie ich zu sein habe, wie ich zu funktionieren habe in dieser Gesellschaft. Und das Wichtigste war für mich, diese ganzen alten Rollen abzuschälen, diese ganzen alten Prägungen abzuschälen und dann wirklich das, was in mir selber da ist, also meine ganzen Fähigkeiten, meine ganzen Talente, dass ich die anfange, wieder zunächst nur für mich und dann später auch für die Welt zu kultivieren wieder und wieder hinauszubringen. Und auch, also für mich bedeutet Göttlichkeit im Alltag auch einfach das Innere zum Strahlen zu bringen. Und da auch mit einem Mut und auch mit einem großen Selbstvertrauen da einfach seinen Weg zu gehen und hinauszugehen. Das ist eigentlich für mich das Allerwichtigste. Und das Thema Göttlichkeit bedeutet auch immer, dass du dich mit deiner eigenen Größe konfrontieren musst. Dass du wirklich erkennen musst, dass du eben nicht nur der Mensch bist, der die ganze Zeit am Boden kriechen muss und schaut, dass er seine Steuern zahlt, dass er alles schön fürs Finanzamt macht, dass er alles schön für die Behörden macht, dass wenn du Mutter bist, dass du dich für die Familie zu sehr aufopferst und eigentlich dich selber komplett vergisst. Da gibt es ja auch ganz viele draußen, die da in so einem Hamsterrad dann aus Job und Familie, die da überhaupt nicht mehr rauskommen, dann sind auch Kredite vom Haus, die abbezahlt werden müssen. Natürlich sind es Entscheidungen, die jeder selber getroffen hat für dieses Leben. Aber für mich ist es, oder war es dann auch wichtig zu erkennen, wo laufe ich im Hamsterrad? Mhm. Und wie kann ich das auflösen? Und erstaunlicherweise, es gibt Entscheidungen, die tut man sein ganzes Leben oder nicht sein ganzes Leben, aber die tut man jahrelang vor sich herschieben. Und wenn man die einmal getroffen hat und die umsetzt, ist es ganz leicht und man blickt zurück und fragt sich, warum habe ich so lange dafür gebraucht? Warum? Warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Natürlich, aus der geistigen Sicht sind ja alle Erfahrungen wichtig und es war gut, dass ich es nicht früher gemacht habe. Natürlich, ich habe jetzt im Nachhinein habe ich auch gedacht, Mensch, was habe ich mein Leben in dieser Scheißschule verbracht? Und auch mit dem Studium, ich habe ja auch ganz viel Nonsens gelernt. Und die 2,5 Jahre Klinik, das war ja auch nicht ohne, mit einer 60-Stunden-Woche und 24-Stunden-Dienst, immer am Wochenende und zu Feiertagen. Das war ja schon eine ziemliche Belastung. Und dann, ja, aber es war wichtig. Es war einfach wichtig, um auch den anderen Pol zu erkennen. Und da, also ich habe, so wie ich mich jetzt selber wahrnehme, ist einfach, dass ich die ersten 30 Jahre eigentlich unheimlich in der Dunkelheit war, unheimlich in diesem ganzen Massenbewusstsein. Und in den letzten 5 Jahren habe ich mich da komplett rausgeschält. Mhm. Es ist für mich aber sehr wichtig, diese Erfahrung gemacht zu haben. Einfach, um jetzt auch nicht nur meine eigene Göttlichkeit erkannt zu haben und die immer mehr zu leben, sondern auch zu erkennen, wie weit viele der Menschen von ihrer eigenen Göttlichkeit entfernt sind. Und denen dann helfen zu können, da auch wieder aus diesem Labyrinth und aus diesem Irrweg wieder herauszukommen. Also aus deiner Erzählung oder deinem Bericht jetzt heraus würde ich folgern, dass man ja immer so ein Schlüsselerlebnis oder einen bestimmten Druck empfinden muss, bevor man sich ja mit seiner eigenen Göttlichkeit ja verbinden kann. Ja, also würdest du das so sehen, dass man erst die dunklen Seiten erfahren haben muss, um eben dann auch die andere Seite kennenlernen zu können? Und teils, teils. Okay. Also ich weiß, was du meinst. Mhm. Es hängt davon ab, welche früheren Inkarnationen du hattest, wie dein Seelenweg ist und mit welcher Inkarnationsabsicht du jetzt auf die Erde gekommen bist. So wie die Wahrnehmung, die ich jetzt habe, ich spüre sehr viel. Ich nehme auch die Dinge hinter den Dingen wahr. Ich habe eine sehr gute geistige Führung in den letzten Wochen bekommen. Und für mich war es einfach wichtig. Für mich war dieser Weg einfach enorm wichtig und er war nötig und notwendig. Mhm. Genauso wie auch für mich dieser Schicksalsschlag, so wie du es nanntest, der war für mich auch wichtig. Das waren für mich die Zähne. Mhm. Also meine Zähne waren ja vorher gerade. Dann hatte ich durch die Schwangerschaft schon Zahnfleischentzündung. Dann war die Geburt meines Kindes. Mhm. Und wo ich das Kind gestillt habe, ging es immer noch. Dann habe ich sie abgestillt mit 1 Jahr. Weil ich dann auch immer mehr abgenommen hatte gleichzeitig. Und dann haben die Zähne sich binnen einem halben Jahr extrem verstellt. So verstellt, dass ich beim Zahnarzt war, die natürlich damit völlig überfordert war, ich nur weinend nach Hause bin und ich da ganz heftige Erfahrungen hatte. Will ich jetzt eigentlich gar nicht weiter drauf eingehen, weil da habe ich ja auch meinen Kongress aus diesem Grund auch drüber gemacht. Aber was ich noch dazu sagen möchte, ist, ich habe mich nie schön gefühlt. Und wo ich Mutter war, habe ich das. Mhm. Dann haben sich die Zähne verstellt. Ja, das heißt, in dem Moment, wo ich mich außen schön gefühlt habe, wo ich meinen Körper angenommen habe, wo ich wirklich gesagt habe, toll, dann kam das durch. Und dann, ich bin nicht mehr rausgegangen, ich habe nicht mehr gelacht, ich habe mich nicht mehr getraut, irgendwas zu machen. Mhm. Und habe mich dann halt zurückgezogen. Habe das dann natürlich auch genutzt, um ganz viel zu lesen, um ganz viel auch zu machen. Bin dann von meiner schulmedizinischen Schiene so in die geistige Schiene gerutscht, wollte alles nur noch geistig machen, was natürlich auch falsch war. Aber ich habe dann gerade in den letzten Jahren, jetzt auch in diesem Jahr, ich hatte, wo wir den Kongress gemacht haben, ich habe am Anfang gedacht, ja, ich kann mich doch da nicht mit diesen Zähnen da hinstellen und die Videos machen. Und dann kam die geistige Welt und gesagt, na klar, gerade du. Genau. Ja, du bist ja Ärztin, du hast den medizinischen Background, du warst in der Patientenrolle, was für mich nämlich so wichtig war. Vorher stand ich nur am anderen Ende des Bettes und ich habe Und wo ich dann einmal selber in dieser Patientenrolle war, ich habe diese Hoffnungslosigkeit gespürt und dieses Ausgeliefertsein an diese Experten, die eigentlich teilweise alles nur noch schlimmer gemacht haben. Und da war ich auch kurz, und zwar voll in meinem Opferbewusstsein drin, wo sich die Zähne verstellt habe, so über 1-2 Jahre. Und dann, obwohl ich schon viel gearbeitet habe, spirituell, obwohl ich damals auch schon bei Sabine Wolf ganz viel war, bei ihren Seminaren damals, die sie als TV-Seminar zur Verfügung stellt. Aber das Wissen erstmal zu verstoffwechseln und im Alltag dann auch wirklich reinzubringen und zu erkennen, dass ich komplett alleine für mich verantwortlich bin und dass es dieses Opfersein gar nicht gibt, ist auch für mich ein unheimlicher Aspekt der eigenen Göttlichkeit, diese absolute Selbstverantwortung. Und ja, dann durfte sich bei mir ganz, ganz viel wandeln. Und mich hat dann auch der Kongress, ich habe so tolle Feedbacks bekommen, wo die Leute gesagt haben, boah, du überstrahlst deine Zähne bei weitem. Und sie haben erst gedacht, da sitzt jemand mit Perweiß-Lächeln und gebleached und mit perfekt gemachten Zähnen. Und so war es einfach auch viel authentischer und viel, viel besser einfach. Und das hat mir dann unheimliche Kraft gegeben. Was mir an deinem Kongress so gut gefallen hat, ist, dass du eigentlich alles unter einen Hut gebracht hast. Dass du jetzt aus deiner Geschichte heraus nicht unbedingt die Schulmedizin verteufelt hast, sondern dass du wirklich alle Aspekte ganzheitlich verknüpft hast in diesem Kongress. Also die geistigen Ansätze, die alternativen Ansätze, aber auch die schulmedizinischen Ansätze so verbunden hast, dass wirklich ein großes Ganzes entstehen konnte. Und das hat für mich auch was von Göttlichkeit, dass man eben die negativen Erfahrungen, die man gesammelt hat, eben denen auch ihre Berechtigung gibt. Denn es gehört ja alles dazu. Ja, also die Erfahrungen dienen letztendlich uns ja in unserem Wachstum. Und das fand ich extrem bemerkenswert. Sowas findet man selten. Also, ja, ich danke dir. Ja, nee, es ist wirklich so. Und da kommen wir eben auch schon zur nächsten Frage. So, was hast du denn getan oder welche Hilfsmittel hast du denn genutzt, um das Dunkle oder das Negative anzuerkennen oder zu transformieren? Was kannst du uns darüber erzählen aus deinen Erfahrungen? Ich habe immer viel gelesen, wobei ich natürlich... Es gibt ein ganz tolles Buch, was ich jedem empfehlen kann. Das ist von Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott, Band 1 bis 3. Mhm. Er sagt da ganz am Anfang, das ist ein Satz, der hat sich bei mir ins Gehirn gebrannt. Und ich erfahre diesen Satz jeden Tag aufs Neue. Mhm. Der Satz bedeutet, wir alle werden zu der Wahrheit geführt, für die wir bereit sind. Genau. Er hat so eine Tiefe und so eine Kraft. Und das ist genau das, was ich auch erfahren habe. Ich habe zum Beispiel Gespräche mit Gott gekauft. Das Buch lag 2 Jahre bei mir im Schrank. Und zu Recht, weil ich 2 Jahre vorher überhaupt nicht verstanden hätte. Genau. Ich war natürlich, wo ich studiert habe, ich habe überhaupt kein Geld gehabt, ich konnte mir da auch überhaupt nichts leisten. Da war nicht viel mit Spiritualität. Ich hatte schon immer diese Neigung zu dem Parapsychologischen. Also ich habe Akte X toll gefunden, wer das noch kennt. Ich habe Star Trek geliebt, ich war immer so Fantasy. Und also ich wusste, da gibt es immer mehr, aber ich konnte es nicht definieren. Und dann habe ich gleich nach dem Studium angefangen, als Ärztin zu arbeiten. Das war dann so finanziell auch von 0 auf 100 eigentlich. Und hatte dann Zeit für die Seminare. Und dann war bei einer Bekannten natürlich dann auch zur Meditation und bin dann über die auch zu Sabine Wolf gekommen. Und dann war ich da halt bei Sabine Wolf immer auf der Matte, weil damals in Achental. Und ich habe einfach ich habe das aufgesogen wie ein Schwamm. Ich habe viele Sachen, die sie da erzählt hat, ich habe einfach zugehört. Ich habe das weder verstanden, muss ich ehrlich sagen, noch sonst was. Aber ich wusste, meine Seele und mein Geist haben gesagt, du musst da hin. Mhm. Ja, und so ging das für mich los. Das heißt, es sind dann immer Menschen in mein Leben getreten, die mich dann immer ein Stück weitergebracht haben. Und für mich war dann eben die Erkrankung, war dann für mich das, wo ich wirklich umdenken musste, wo ich wirklich gemerkt habe, so geht es nicht weiter, jetzt musst du komplett umdenken, habe ja dann auch später die Ernährung geändert und so weiter, alles, was dann damit hinten dran hing. Und welche Bücher mich dann auch sehr beeinflusst haben, waren die Anastasia-Bücher, also die von der Vetrusin aus der Taiga. Ich habe dann, oder Einweihung von der Elisabeth Heich, das habe ich auch gelesen, also wer das kennt. Also ich hab unzählige Bücher gelesen, ich kann die gar nicht alle aufzählen, aber das hat mir sehr geholfen. Also bei mir war durch das Lesen und durch die Seminare von der Sabine, die hat ja dann auch ihre Webinare eingemacht, da war ja jeden Mittwoch war irgendwas, da habe ich mich schon mal drauf gefreut, weil ich habe meine ganze Woche nur nach diesem Mittwoch ausgestellt. Und habe dann schon gemerkt, dass es immer, immer mehr vorwärts ging. Allerdings war ich dann in so einem Loch. Also mein Kind war dann, ja, ich wusste sofort, ich tue die auch in keine Krippe. Ich bin in den Kindergarten gekommen mit 3. Und ich muss dazu sagen, dass mein Mann mir da sehr viel ermöglicht hat. Der hat gearbeitet, hat auch genug verdient, sodass ich nicht darauf angewiesen war zu arbeiten. Und so konnte ich mich halt meinen ganzen Prozessen da widmen. Und das war schon sehr toll. Da bin ich ihm auch sehr dankbar. Mhm. Und ich habe auch einen Mann, der da voll mitzieht. Das ist richtig. Der auch bei Sabine mit die Webinare anschaut, der auch die Bücher mitliest, der auch Gespräche mit Gott gelesen hat und so weiter, der auch Ernährungsumstellungen alles mitmacht. Da bin ich schon auch sehr, sehr froh drüber. Gut, was ich jetzt nochmal ganz speziell von dir erfahren möchte, ist, welche Techniken du für dich sozusagen im Alltag anwendest, also um dich mit deiner Göttlichkeit zu verbinden. Gibt es da irgendwas? Also manche meditieren, andere gehen in die Natur. Hast du da irgendwelche Techniken oder Empfehlungen? Also bei mir war es erst über die Bücher, dann halt über die Meditationen von der Sabine. Aber das waren immer nur so Phasen. Also das waren immer so ein paar Jahre. Dann natürlich auch klar mit der Natur. Also wenn ich bin ja immer mit dem Hund draußen, ich umarme da auch mal die Bäume. Und ich tue auch mich da vorstellen. Ich weiß, ich habe mich mal, da war so ein ganz toller Baum, habe ich mich da vorgestellt, habe ihn laut angesprochen. Dann dreht sich mein Hund um und guckt, mit wem redet die denn da? Ja. Ich dachte, da steht irgendjemand hinter mir. Das ist auch ganz niedlich. Aber das sind immer auch so Phasen bei mir. Also es entwickelt sich ja alles weiter. Ich bin zum Beispiel jemand jetzt, ich mache überhaupt keine geführte Meditation mehr. Ich kann das gar nicht mehr. Und ich habe mittlerweile so eine Anbindung, dass ich die Augen zumache und es ist da. Teilweise muss ich noch nicht mal die Augen zumachen. Also ich muss mich einfach nur konzentrieren, dann ist es da, ich spüre die Sachen, ich weiß genau, das tut mir gut, das tut mir nicht gut, das Kleidungsstück tut mir gut, das tut mir nicht gut. Und wenn ich manchmal unsicher bin, dann gibt es ja auch so kleine Tests, da gibt es zum Beispiel so kleine kinesiologische Tests oder irgendwas, was man machen kann. Aber mittlerweile muss ich nichts aktiv machen, um mich da groß zu verbinden. Also was ich allerdings schon noch mache, ist, dass ich versuche, es mir immer mal bewusst zu machen. Also, dass ich öfter mal daran denke, ja, ich bin hier, um Freude zu empfinden, ich bin hier, um zu lieben, ich bin hier, um die Welt zu bereichern und ein Stück schöner zu machen. Ja, jetzt so wirkliche Tools und Techniken, natürlich, ich habe jetzt auch ein Chirurgie-Seminar gehabt, ich habe das gehabt, ich Mind-Life-Balance und so weiter. Ich bin beim Rüdiger Dahlke zur Ausbildung Integrale Medizin. Das bringt mich immer vorwärts. Aber es sind dann mehr immer so Wissenssachen, die in mich reinkommen. Das sind dann keine speziellen Techniken, die ich anwende mehr. Das hat sich bei mir jetzt eigentlich alles schon gegeben mit der Zeit. Die Sabine Wolf spricht ja vom senkrechten Atem. Praktizierst du sowas dann mal zwischen auch nicht? Gar nicht mehr. Früher natürlich ständig, weil sie es an ihren geführten Meditationen bekannt haben. Okay. Also ich bekomme auch, dass ich es nicht brauche, dass ich es bin. Oh. Also dass ich verbunden bin. Ich brauche auch, es ist ja zum Beispiel auch so, dass was viele, wenn die channeln oder so, die müssen sich ja erst komplett einschwingen, die müssen komplett, wie soll ich das sagen, die müssen sich komplett leer machen, bevor die Leute oder bevor die geistige Welt durch sie sprechen. Und dann brauchen sie auch noch jemanden, der Fragen stellt, weil sie das hinterher nicht mehr wissen. Da Bei mir ist es so, es ist kein Channel, die sind da und ich kann mich mit denen einfach normal unterhalten und ich kann auch selber entscheiden, ob ich das jetzt weitergebe, was ich sage oder nicht. Mhm. Oder ob ich das jetzt ein bisschen anders sehe oder nicht. Mhm. Also das kann ich schon für mich auch machen. Das ist, Sabine hat es auch mal gesagt, als gefühltes Wissen auch teilweise. Mhm. Das ist auch ein sehr schönes Wort. Sehr spannend. Ich sehe, die ganze Zeit blicke ich auf dieses wunderschöne Bild hinter dir. Du bist ja auch sehr kreativ. Also du hast ja dieses Bild gemalt, aber ich kann mich erinnern, in deinem Zahngesundheitskongress hattest du eben auch das Logo selber entworfen. Ist denn Kreativität oder Malerei für dich so ein, ja, eine Möglichkeit, deine Göttlichkeit auch zu erfahren oder zu spüren? Auch, ja. Also das, was ich am Anfang gesagt hatte, einfach das Innere zum Ausdruck und zum Leuchten zu bringen. Und für mich war die Malerei da auch immer ein Teil davon. Ich habe ja nicht nur gemalt, ich habe ja auch Skulpturen gemacht. Mhm. Ich war im Keramikzirkel viele, viele Jahre von der 5. Klasse, dann ja, bis ich eigentlich aus Thüringen, aus meiner Heimatstadt weggezogen bin. Und für mich war die Kunst schon auch immer eine Möglichkeit, auch wo ich damals noch so im Mainstream verankert war, ein Ventil, um mich da in einer gewissen Art und Weise auszuleben. Das stimmt, da hast du recht. Ja. Du hast eben die integrale Medizin von Rüdiger Dahlke angesprochen. Wirst du denn dieses ganze Wissen, was du jetzt eben auch ansammelst, anwenden, später oder vielleicht auch jetzt schon in den Beratungen mit deinen Klienten? Ja, natürlich. Allerdings, was ich mich nicht mehr sehe, ich sehe mich nicht mehr in der Klinik. Mhm. Also ich werde diese Schulmedizin, die jetzt nur Infusionen dranhängt und so weiter, klar, das habe ich auch gemacht. Ich habe ja auch damals Chemos gemacht. Ich war auf der ITS, ich habe intubiert, ich habe Katheter gelegt, ich habe die Arterien gelegt. Ja, ich war sehr gut im Ultraschall. Ich habe da ja schon ganz viel gemacht. Mhm. Aber das ist nicht mehr meins. Es mhm. war ein Teil meines Weges. Ich bin froh, dass ich diese Ausbildung hatte, weil ich da vieles besser einordnen kann. Mhm. Aber ich sehe mich da eher nicht mehr, sondern es geht schon mehr in Richtung dann auch, da gibt es jetzt so tolle Wörter, die heißen Informationsmedizin. Mhm. Ja, und in diese Sachen. Also ich merke immer mehr, früher war ich halt sehr auf das Körperliche beschränkt, mhm. das Seelische, und jetzt merke ich immer mehr, dass diese ganzen Geistaspekte zu mir kommen, also wie Aura-Chirurgie. Habe ich doch früher gedacht, ey, vergiss es. Ja, das waren ja, klar, das waren immer die Spinner. Mhm. Und dann aber selber, ich bin von dem Seminar nach Hause gekommen und mein Mann zum Beispiel hat hier oben mal ganz schlimm Druck drauf gehabt. Mhm. Dann habe ich mal getestet und dann hieß es, ja, Stichverletzung. Da habe ich gedacht, ist ein kleiner Dolch, und dann habe ich die Aura abgetastet. Und das war für mich, das war so erschreckend, dass ich plötzlich wirklich, ich hatte dieses Ding in der Hand und es war kein kleiner Dolch, es war ein riesen Schwert, was hinten auch durchgegangen ist. Und dann habe ich ihm das wirklich rausgezogen. Er hat das gemerkt. Wow. Also ich habe das selber auch bei dem Aura-Chirurgie-Kurs, zum Beispiel ging es auch darum, um Erhängen, dass ja viele noch den Strick um den Hals haben. Und das war auch so witzig. Er hat hier hinten gezogen. Er hat in der Aura gezogen. Also er hat nichts, er hat mich nicht berührt. Er hat in der Aura gezogen. Und ich habe gemerkt, wie hier vorne sich, ich habe es richtig in den Strick gespürt, wie hier vorne sich alles zugezogen hat. Und das sind einfach Sachen, für die wäre ich vor 5 Jahren noch nicht mal bereit gewesen, wo ich schon bei Sabine war so lange. Sondern auch hier wieder, wir alle werden zu der Wahrheit geführt, für die wir bereit sind. Ich kann es jetzt wahrnehmen, ich habe jetzt die Feinfühligkeit, ich habe jetzt das Wissen, ich habe jetzt diese geistige Führung, dass ich damit auch überhaupt umgehen kann. Und ich bin da auch wirklich sehr im Vertrauen, dass ich immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort gerade bin. Genau. Das ist auch so. Das ist. Wirklichkeit heißt für mich auch wirklich Vertrauen. Mhm. Vertrauen in den eigenen Weg. Mhm. Genau. Und dann allerdings auch, wenn sich mir dieser zeigt und wenn diese Verbindung da ist, diesen Weg auch mit aller Konsequenz. Und entgegen dem, was außen auf einen einstürmt und diese vermeintlichen Ratschläge, oh mein Gott, und diese Besserwisserei, es kann keiner, kann, das kann ich ja auch in meinen Beratungen, das kann ja wirklich keiner, also keiner kann wirklich für den anderen genau sagen, was er zu machen hat. Dass das Ziel ist ja auch bei mir, die Leute so weit hinzubekommen, dass sie es für sich selber herausfinden. Weil, dass es für den einen heilvoll ist, ist einfach für den anderen eine Katastrophe. Wir alle sind individuell, wir alle haben verschiedene Inkarnationen, wir haben da verschiedenste Erfahrungen, wir haben alle den unterschiedlichen Seelenweg. Und das muss man einfach auch berücksichtigen. Wenn ich den aber jetzt, wenn ich da aber eine Anbindung jetzt dran habe, dann muss ich den auch mit aller Konsequenz umsetzen. Das hat ja zum Beispiel No Eyes auch bei mir im Interview gesagt. Das ist eine Schamanin, die ist blind. Die hatte bei mir im Interview gesagt, sie hat auch oft die Erfahrung, viele Menschen wollen mit der geistigen Welt reden oder wollen mit den Engeln sprechen. Und wenn die geistige Welt dann aber zu ihnen sagt, dass so das und das und das steht an, das wollen sie nicht hören. Weil es immer auch verbunden ist mit vielen Blockaden, die da wirklich aufgelöst werden möchten. Das ist auch manchmal wirklich heftig. Ja, aber da das Vertrauen zu haben, einfach zu sagen, ja, ich gehe diesen Weg. Ich merke halt auch, dass seitdem ich meinen Weg, zum Beispiel war der Kongress, war auch Teil meines Seelenweges, das weiß ich auch. Und seitdem ich diesen Weg wirklich mit Mut gegangen bin, hat sich bei mir, das war ein Quantensprung dieses Jahr. Nachdem ich mich die ganzen letzten Jahre so in meinem Elfenturm da oben eingeigelt hatte, habe ich so viele Seminare jetzt gehabt und so viele Dinge sind passiert. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die mich immer noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr weitergebracht haben. Und wir waren da auch teilweise ziemlich radikal. Also entweder sei es Ernährungsumstellung oder so ganz kleine Sachen für den Alltag. Ich habe meinen Kleiderschrank, ich habe alles rausgeschmissen und habe jedes Teil einzeln durchgetestet, im Körperpendel. Passt es zu mir noch? Unterstützt mich die Farbe in meiner Energie? Passt es zu meiner Seelenfarbe oder nicht? Dann habe ich 5 Säcke der Nachbarschaftshilfe gegeben. Ja, und da muss man dann auch radikal sein, dann nicht sagen, ach nee, das Teil habe ich letztes Jahr gekauft für 100 Euro. Das ist das, was ich meine, auch wirklich konsequent zu sein und das dann so umzusetzen. Und das ist ja die Selbstverantwortung, von der du eben auch gesprochen hast. Ja, also jeder muss selbstverantwortlich für sich handeln. Und was du eben auch angesprochen hast, das hat mich erinnert an ein Webinar mit der Sabine Wolf. Da sagte sie eben auch ganz klar, man kann niemanden heilen. Also man kann nur sich selber heilen. Ja, weder ein Arzt noch ein Heiler noch sonst jemand ist in der Lage, die Krankheit oder das Symptom beim anderen wegzuzaubern. Das geht eben nur, wenn man selber dazu bereit ist und sich ermächtigt. Finde ich sehr schön, dass du das angesprochen hast. Ja, und genau so ist es auch. Es ist natürlich schon, dass Menschen zu dir geführt werden, die dich da unterstützen können. Genau. Die zum Beispiel maurachirurgisch behandeln oder naturheilkundlich behandeln oder homöopathisch. Aber letzten Endes, wenn du nicht erkennst, was hinter dieser Krankheit steht, welcher Sinn hinter dieser Krankheit steht, wird sie wiederkommen. Genau. Selbst wenn sie vermeintlich weggezaubert worden ist, sie wird wiederkommen, sie wird sich wieder neu im Feld ausbilden. Und Ja, ein ganz interessantes Thema finde ich auch, und da möchte ich gerne mit dir drüber sprechen. Du hast nämlich auch einen Blogartikel mal geschrieben, der dieses Thema beleuchtet hat. Und zwar gibt es ja auch eine ganz große Esoterik oder spirituelle Szene, die über die Göttlichkeit spricht oder lehrt. Aber manchmal verbirgt sich dahinter ja nicht unbedingt etwas Göttliches. Da hast du bestimmt auch einiges zu erzählen darüber. Lass uns mal deine Meinung dazu wissen. Ja, das ist ein sehr heikles Thema eigentlich, aber sehr wichtig. Es ist natürlich so, ich habe gerade, wenn wir jetzt hier reden, natürlich eine enorme Wahrnehmung, die ich noch vor 2, 3, 4 Jahren nicht hatte. In diesem Sinne war ich natürlich auch damals manchmal auch bei Leuten auf dem Seminar, wo ich zu denen in Resonanz war, die mich aber eigentlich, die da zwar ein bisschen Hokuspokus gemacht haben, aber die einen auch nicht richtig weitergebracht haben. Jetzt im Nachhinein spüre ich das erstmal richtig. Und das ist aber okay, das durfte sein. Das muss man dann auch für sich selber erkennen. Es durfte sein. Auch das hat mich damals auf meinem Weg ein Stück vorangebracht. Es war wichtig, dass ich es jetzt im Nachhinein nochmal neu bewerten kann. Und da muss man auch den inneren Frieden dann damit machen. Aber was mir einfach zum Beispiel auch auffällt, und da muss ich vielleicht vorhin noch vorne dran stellen, dass die Frage, die du mir vorhin gestellt hattest, ob ich denn ein Einweihungserlebnis brauche, um meine Göttlichkeit zu leben, brauchst du meines Erachtens nicht. Ich habe es gebraucht, es ist aber immer abhängig. Also wenn ich, nach meiner Wahrnehmung gibt es da draußen so viele Menschen, die eine solche Schlichtheit haben, aber eine solche wunderbare, einfache, schon eine einfache, aber so eine wunderbare Liebe, und die so aus ihrem Herzen herausleben, die so einen inneren Frieden haben und die sich da auch die Nischen in der Masse freigehalten haben, und die so gutmütig sind und so auch aus reinem Herzen handeln, dass die, obwohl sie sich dessen in ihrem Ego-Bewusstsein bewusst sind, dass die voll ihre Göttlichkeit leben und dass die auch voll auf ihrem Seelenweg sind. Also zum Beispiel mein Vater, jetzt klar, der lebt hier mit bei uns in diesem Feld, der kriegt natürlich die volle Dröhnung ab, aber der will ja von Spiritualität und den Sachen gar nichts wissen. Und ich weiß aber, dass er in früheren Leben jemand war, der sehr viel Hopp oder Top entschieden hat und der sehr viel auch Leute gedemütigt hat und unterdrückt hat und so weiter. Und der hat sich zum Beispiel für dieses Leben vorgenommen, dass er ein Leben im Hintergrund lebt. Dass er sich nicht vorne hinstellt und die Leute wieder an Pranger bringt oder sonst was, sondern dass er wirklich aus dem Hintergrund heraus so die treue Seele ist, die einen total unterstützt. Und das macht er. Er unterstützt mich hier ohne Ende. Sei es, dass er mit sauber macht, sei es, dass er mit im Garten was macht, sei es, dass er sich ums Kind mitbringt, dass er das Kind mit aus dem Kindergarten holt oder mit hinbringt und sich mit um das Kind kümmert. Aber er macht das auf eine grandiose Art und Weise. Wow. Ihm nicht bewusst. Mhm. Also ich rede auch nicht mit ihm drüber. Mhm. Bewusst. Ja, aber er ist so auf seinem Seelenweg, dass das für mich eigentlich auch schon eine gewisse Göttlichkeit hat, obwohl er das gar nicht in seinem Wachbewusstsein, in seinem Ego-Bewusstsein so weiß. Und dann gibt es ganz viele im Esoterik-Bereich, das, was du jetzt angesprochen hast, gerade in der New-Age-Szene, die schauen sich Erwache-Kongresse an und so Erleuchtungsworkshops besuchen und ja, und machen das und das und dann dieses ja, ich gebe mir jetzt einen göttlichen Namen, dann heißen sie ja alle irgendwie, keine Ahnung, mit so komischen Solara, Ana, Tralali. Ja, diese ganzen, ich kenne zum Beispiel auch meinen kosmischen Namen, aber das brauche ich nicht. Ich muss mich doch jetzt nicht umbenennen. Das ist doch, ich bin doch mit meinem Namen hier zur Erde gekommen. Ja, und ich habe ja diesen Namen auch mir ausgesucht, bewusst ausgesucht. Mhm. Und diese New Age-Leute, die da zwar immer erwachen und erleuchtet und immer denken, oh, ich bin jetzt mit meiner Göttlichkeit verbunden, da gibt es so viele, die nach meiner Wahrnehmung da so weit weg sind von ihrer Göttlichkeit und so im Ego-Bewusstsein drin sind. Sabine Wolf würde jetzt wieder sagen, in ihrem Angst-Eso-Spiri-Ego-Denken drin sind, dass es schon wehtut. Ja. Dass es wirklich, wirklich wehtut. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, dass die Baha, die ja auch bei mir auf dem Kongress mit war, das ist auch eine spirituelle Lehrerin, die hat auch mal ein Interview gesagt, sie hat gemeint, in diese Szene rein ist. Sie hat immer gedacht, da ist so viel Mitgefühl und da ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und da ist ja nur Ellenbogen. Ellenbogen, Ellenbogen, Ellenbogen. Was ich halt auch immer mehr wahrnehme, Letztens hatte ich mir von Lady Nada irgendein Channelbuch geholt. Also ich war so wütend, ich hätte es an die Ecke pfeifen können. Weil da war nur Scheiß drin. Mhm. Wirklich, wo dann meine Geistführer gesagt haben, das gibt, also das Channel ist ja immer abhängig von dem Medium, das es macht. Und ich merke halt, wie viel in diesem Bereich für Scheiß gechannelt wird und wie viel da eigentlich noch mehr Missinformationen unter die Menschen und noch mehr Verwirrung unter die Menschen gemacht wird, vielleicht auch mit Absicht, ich weiß es nicht. Ja. Und dann werden aber diejenigen, die eigentlich in meinen Augen relativ gute Channel-Medien sind, wie zum Beispiel Baha oder Sabine Richter, ja, die werden da natürlich, die kommen damit natürlich in Verruf, ganz klar. Mhm. Und oder wenn dann Leute kommen, die sagen, ja, ich löse jetzt alles auf und ich habe bei dir jetzt alle, ach Geld ist ja so ein tolles Thema. Ja, du kommst jetzt bei mir zum Workshop und dann tue ich mal deine ganzen Geldblockaden alle auflösen. und dann tue ich dich mit deiner Fülle verbinden. Ich denke dann immer nur, okay, wer drauf reinfällt, ist natürlich selber schuld. Ja? Dass ich dann nach 3-4 Tagesworkshops das nicht funktioniert und das Geld kommt nicht zu mir nach 3-4 Tagen Workshop. Erstens mal müssen ja, selbst wenn es jemand ist, der gut ist und der das irgendwie im Feld klärt, muss ich das ja erstmal herunterschwingen ins Körperliche. Und dann braucht es auch meistens Monate oder Jahre, ehe sich das überhaupt mal manifestiert. Je nachdem, wie geklärt man selber schon ist. Aber ich merke auch, wie mit der Selbstverantwortung. Die Leute sind früher zum Arzt gegangen, ja, genau, und haben die Verantwortung abgegeben. Die Leute sind zu den Versicherungen, haben gesagt, ihr müsst mich versichern. Und die Leute hatten einen Anwalt, der kämpft ja für sie immer irgendwie. Und heutzutage haben sie das auch. Sie sagen dann nur, ich gehe nicht mehr zum Arzt, ich brauche keinen Anwalt. Was machen sie dann? Sie geben ihre Selbstverantwortung an den Gesundheitscoach ab. Sie geben ihre Selbstverantwortung an den nächsten Naturheilkundler ab, an den nächsten Heilpraktiker ab. Das heißt, es verlagert sich eigentlich nur mehr. Also das ist das, was ich jetzt total stark wahrnehme. Oder auch, wenn ich manchmal Mails kriege, so nach dem Motto, ja, mach mal. Also ich spüre es natürlich, ich spiegel es auch knallhart. Also ich bin da sehr konsequent. Und das funktioniert einfach nicht. Genau. Ja, so erlebe ich das auch. Also man kann es auch ganz zynisch die New Cage-Szene nennen. Ja. Man wird dann da, das ist ein Ausspruch, den habe ich mal von Jenny Solaria gehört. Also das finde ich sehr zutreffend, weil das fängt einen auch wieder ein. Ja, und man deckt sich ein mit allen möglichen Hilfsmitteln, dies und das, was einen schützt, was die Strahlung abhält, was dies und die bösen Dämonen fernhält. Und man gibt sein Geld in Massen dort wieder ab und erhofft sich die Hilfe vom Außen. Und dabei geht es ja eigentlich darum, dass wir uns selber ermächtigen. Also die Göttlichkeit ist ja, dass es aus uns heraus, dass wir verbunden sind und spüren, was für uns gut ist und was nicht. Ja, sehr interessant, dass du da ähnliche Wahrnehmungen hast. Ja, es ist schon erschreckend. Es ist sehr schlimm teilweise. Mhm. Und ich merke auch, es gibt ja auch noch nicht nur die New-Age-Szene, es gibt ja auch diese andere Szene hier, will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, gerade wo immer so alles so lichtvoll dargestellt wird und du sollst deinem Herzensbusiness folgen und du sollst das und das. Und ich merke, dass die Leute da völlig in Habgier, Neid und irgendwelche Ego-Sachen gefangen sind und da teilweise auch und für mich eigentlich ist schon immer mehr völlig offensichtlich ist, dass da nur Schaumschlägerei ist, aber es immer mehr Leute drauf reinfallen. Und die alle allerdings merken, dass sie da ganz groß Schiffbruch erleiden. Mhm. Das ist natürlich auch. Das heißt im Grunde, also würdest du auch sagen, dass jeder sich auf den Weg machen sollte, selbstverantwortlich für sich werden soll und nicht schauen muss, wer kann für mich das erledigen, wer kann mir helfen und wer kann in mir meine Göttlichkeit entzünden oder entflammen, sondern den Weg muss jeder selber gehen. Das stimmt, wobei man kann sich schon immer ein bisschen helfen lassen. Ich meine, ohne Sabine Wolf wäre ich jetzt auch nicht da. Ja, ja. Nee, aber du hast ja nicht Sabine, mach mal oder ja, heile mich oder mach Fernheilung oder solche Dinge. So ist es. Das sagst du richtig. Und genau das unterstützt, genau. Das unterstreiche ich jetzt auch. Genau so ist es. Das genau. Ja. Ich merke auch, also für mich bedeutet ja auch Göttlichkeit, auch sich aus dieser Masse einfach mal herauszuheben. Mhm. Und ich merke, dass schon viele, ich sage jetzt mal so, erwacht sind und sich dann herausheben aus der Masse und dann schwirren sie aber da oben rum und da ist eine völlige Orientierungslosigkeit. Also ich verstehen kann, so ging es mir nämlich auch ein paar Jahre. Und die dann aber so in dieser völligen Orientierungslosigkeit sind, die fragen dann nicht wirklich nach, was ist denn mein Seelenweg? Was ist das jetzt hier zu mir? Es gibt zum Beispiel auch Leute, die auf Teufel komm raus ein Online-Business machen wollen, aber in einem Angestelltenstatus viel glücklicher wären. Also das bedeutet ja nicht, dass jeder jetzt hier einen auch selbstständig machen muss. Es gibt so viele Menschen, die, wenn sie angestellt sind, auch in einem Beruf, wo andere sagen, boah, das geht gar nicht, aber das erfüllt die. Mhm. Und das bringt ihnen auch Freude und es bringt ihnen auch eine gewisse Sicherheit und sie wollen diese Erfahrung in diesem Leben machen. Mhm. Dann ist das für die genau das Richtige. Und dann sind die damit auch sehr glücklich und dann werden die darin auch nicht krank. Für mich wäre es eine Katastrophe, für dich auch. Ja, aber man muss halt immer schauen, wirklich, wie ist die Situation des jeweiligen? Was möchte er in diesem Leben überhaupt erreichen? Welche Erfahrung möchte er machen? Genau. Und viele, die sind dann da oben in dieser Wolke, sind völlig orientierungslos und sehen dann auch, ja, mit dem Wohnmobil um die Welt, das will ich eigentlich auch machen und das und das und das. Natürlich gibt es da auch ein oder zwei Familien, da ist es auch wirklich, ich sage es mal so, im Seelenplan vorgeschrieben. Aber wenn dann das 200 nachmachen, sage ich mir, dass davon sind 180, die scheitern werden, die dann merken, dass nach einem halben Jahr kein Geld mehr da ist und die wieder reumütig angekrochen kommen und schauen, dass sie wieder in ihre alten Jobs kommen, von denen sie so verzweifelt versucht haben, da wegzurennen und rauszugehen. Würdest du dann sagen, Göttlichkeit heißt, seinem Seelenweg zu folgen? Ja. Ja. Also es ist sehr individuell und man kann nicht sagen, ja, du findest die Göttlichkeit, indem du dies und jenes machst, sondern du musst sie einfach in dir selber finden. Das ist auch das, was ich vorhin sagte, die Leute, die das von sich aus ausstrahlen, die machen sich ja da noch nicht mal Gedanken drüber. Also die leben einfach nach ihrer inneren Stimme. Nach dem, was sich für sie richtig anfühlt, aus dem Herzen heraus, da muss ich ja noch nicht mal irgendwelche ESO-Spiritbücher lesen und ich muss da auch nicht in eine Höhle gehen oder 7 Tage alleine in die Berge, das muss ich überhaupt nicht. Mhm. Ja? Aber für mich, oder ist es einfach so, wie ich das erlebt habe, für mich war diese Göttlichkeit einfach, egal was außen auf mich zugeprasselt kam und egal wie schlimm das erschienen hat, ja, einfach zu sagen, ja, ich gehe den Weg, ich stelle mich jetzt hier hin und mache auch Videos und ich fühle mich jetzt mittlerweile schön trotz meiner Zähne. Ja. Sinnigerweise weiß ich, dass sie sich gerade stellen werden und da bin ich auch fest davon überzeugt. Mhm. Ich muss sagen, rückblickend, ich bin so dankbar für diese Zähne und für diese Zahnverstellung. Ist auch Göttlichkeit, zu sehen, dass diese ganzen Schicksalsschläge einfach für uns eine Möglichkeit sind, um Sachen zu erlösen, zu klären, wenn wir uns darauf einlassen und mit aller konsequenten Folgen, für die wir sonst mehrere Leben gebraucht hätten. Ja, genau. Ja, so sehe ich eben auch den Sinn in Krankheiten. Also viele fallen ja in die Opferrolle, wenn sie krank werden, schlimme Diagnosen bekommen und dann sagen, womit habe ich das verdient? Ja, um wirklich in seine Göttlichkeit zu kommen, müsste man eigentlich sagen, vielen Dank für dieses Zeichen, dass ich es endlich erkennen darf. Ja, mein Körper zeigt mir, ja, wohin ich schauen muss, um etwas zu entschlüsseln. Ja, das ist schön, dass du das jetzt nochmal erwähnt hast. Ja. Das ist aber so schwer, weil ich habe da Jahre für gebraucht. Ja, klar. Obwohl ich spirituell gearbeitet hatte schon. Ich habe Jahre dafür gebraucht. Das ist auch immer was, die Leute denken immer alles, ach, es ist von heute auf morgen. Mhm. Ja, ich mache jetzt hier mal 3 Meditationen und dann bin ich erwacht. Das ist wie mit diesen Geldworkshops. Ja? Sie denken, ich mache da mal was am Wochenende. Es ist ein Prozess. Ja. Dieser Prozess zieht sich über Jahre. Ja, und ich muss auch dazu sagen, dass das bei mir in 5 Jahren passiert ist, wird bei anderen in 50 nicht passieren. Genau. Ja, oder was bei mir in 5 Jahren passiert ist, passiert bei anderen in 3. Es ist jeder ist individuell. Genau, das stimmt. Ja, es gibt ja dieses Sprichwort eben auch, einen langen Atem haben, ja, für das, was man wirklich erreichen möchte, durchzuhalten, zu vertrauen, dass das der richtige Weg ist. Und dann fügt sich im Grunde auch ganz viel auf diesem Weg dorthin. Ja. Aber auf diesen richtigen Weg zu kommen, das dauert. Und da ist es wirklich wichtig, erstmal diese ganzen Rollen abzulegen, überhaupt der inneren Stimme zu folgen. Da draußen gibt es ganz viele, die denken von sich, dass sie auf dem richtigen Weg sind, auf dem Page-Bereich, wie du so schön sagst. Wo sie es aber nicht sind, sondern das ist aus einem Ego heraus. Ja. Und das hat überhaupt nicht, und die folgen nicht ihrem Herzensweg. Was würdest du denn jetzt jemandem raten, der zu dir kommt und sagt, ja, ich möchte gerne mich selber wahrnehmen, ich möchte meinen Seelenweg finden, wie kann ich da hinkommen? Was sind denn Ideen, die du dann weitergeben kannst oder jemandem an die Hand geben kannst? Das ist immer eine sehr, sehr schwierige Frage. Oh, ja. Die ist sehr, sehr heftig, ja. Schwierig. Aber prinzipiell ist es erstmal, sich eine Liste zu machen, überhaupt, was habe ich denn immer gern gemacht, auch als Kind? Mhm. Wie bin ich denn hierher gekommen? Was konnte ich, oder auch teilweise, was konnte ich besonders gut, obwohl ich es eigentlich gehasst habe? Also es gibt ja so Sachen, zum Beispiel in der Schule, ich konnte halt immer gut Aufsätze schreiben oder gut formulieren, obwohl ich teilweise, ja, ich, mir hat das jetzt nicht unbedingt Spaß gemacht, wenn ich einen Schulaufsatz schreiben musste, ja. Aber da liegt immer ganz viel verborgen. Mhm. Also auch, wenn ich mir anschaue, was ich als Kind werden wollte oder was ich für innere Sehnsüchte habe. Was ist denn meine Sehnsucht? Mhm. Die Sehnsucht von den meisten Menschen ist natürlich, frei zu sein, selbst zu entscheiden und auch natürlich glücklich zu sein. Die Sehnsucht ist, eine glückliche Beziehung, ja, zu haben. Die Sehnsucht ist nicht, mein Kind frühs um 7:30 weinend und schreiend im Kindergarten abzugeben. Mhm. Und die Sehnsucht ist auch nicht, mein Kind mit einem schweren Rucksack und mit einem schweren Ranzen in die Schule zu schicken, der eigentlich eine Zumutung ist, weil die Kinder so, die werden ja schon gebeugt. Es ist ja dieses Beugen vor den Gesellschaftsdämonen, dieses Beugen, dass dieses Kind später ordentlich auf Linie gebracht wird und schön brav für alle arbeitet und Steuern zahlt. Ja. Und das wollen ja die Leute nicht. Da ist ja diese Sehnsucht, einfach frei zu sein. Das muss ja nicht unbedingt heißen, dass ich jetzt nach Thailand auswandere oder so. Mhm. Ich kann ja für mich schauen erstmal überhaupt, wie kann ich, wie du sagtest, Göttlichkeit im Alltag, was kann ich tun? Bei mir ist zum Beispiel, wenn mein Kind gesagt hat, sie will nicht in den Kindergarten, ist sie zu Hause geblieben. Sagen jetzt natürlich viele, ja, klar, du hast es dir leisten können, dein Mann hat genug verdient. Ich sage es mal anders, wir haben diese Entscheidung getroffen, dass wir es uns leisten können. Ja, ja. Das ist etwas, was, das wollen immer alle nicht hören, ja, aber es ist so. Mhm. Ich habe vorher viel Geld zurückgelegt. Ich habe mir eben, wo ich dann Assistenzärztin war, habe ich auch genug Blödsinn konsumiert, genug Zeug für Sachen ausgegeben, die ich eigentlich nicht gebraucht habe, aber ich habe trotzdem noch genug zurückgelegt. Und dann hatte ich ja das Elterngeld bekommen, habe da allerdings auch ehrlich gesagt keinerlei Schmerzempfindung gehabt gegenüber dem Staat. Mhm. Gestern habe ich mal meinen alten Klinikordner ausgemistet, dass ich allein im ersten Jahr schon 20.000 Euro Einkommensteuer gezahlt habe. Ja. Ja, und wenn ich dann natürlich irgendwann 3 Jahre später 18.000 Euro als Elterngeld bekomme, dann sterbe ich dann nicht an Herzdrücken, ganz ehrlich. Ja. Und dann habe ich Lebensversicherung gekündigt, die ich abgeschlossen habe. Und dann habe ich zum Schluss auch mein Auto verkauft, was ich Also wir haben halt auch geschaut, wir haben es einfach passend gemacht. Genau. Wir sind hier durch und haben wirklich ausgemistet. Wir haben die Wohnung ausgemistet. Und dann ist es auch so, was brauchst du denn? Ich gebe halt kein Geld aus für Kosmetik. Ich gebe kein Geld aus für Friseur. Ich färbe mir die Haare nicht. Ja. Ich nehme einmal im Monat mal einen Lidstrich. Das war's. Ich meine, davon werde ich nicht arm. Nein. Ich muss nicht zum Nail-Ding gehen. Es ist auch, die eigene Göttlichkeit bedeutet ja auch, aus sich selbst herauszustrahlen und nicht mal Masken auflegen. Ja, ja. Also Schminken zur Unterstützung, aber nicht wie sich sein Selbst überschminken. Mhm. Und wenn man da wirklich auch mal drauf achtet, wo eigentlich alles Geldsparpotenzial ist, dann merkt man schon, also für mich war es einfach eine Entscheidung, dass ich zu Hause bleiben konnte und wir hatten immer genug, wir konnten auch in Urlaub fahren. Und alle haben sich gefragt, ja, wie macht ihr das bloß? Und eine Entscheidung, die wir auch getroffen haben, es gibt so ein indisches Sprichwort, das heißt, reich wäre ohne Schulden. Mhm. Uns ist es, also da haben mein Mann und ich getroffen, dass für uns nie in Frage käme, den Kredit aufzunehmen. Das habe ich bei meinen Eltern durch die Privatinsolvenz ganz viel miterlebt und auch ganz viel Einblick in dieses Bankenwesen bekommen. Und für mich war klar, oder auch für meinen Mann, dass wir uns nicht auf 20, 30 Jahre versklaven lassen wollen und im Hamsterrad rennen müssen, um einen Kredit zu bedienen, wo wir hinterher nochmal das Doppelte an Zinsen eigentlich zurückzahlen. Genau. Nur um ein Haus zu haben und um der Gesellschaft zu sagen, schaut, wir haben jetzt hier ein tolles Haus und ein tolles Auto und ein Kind und wir sind so super und alles ist prima. Ja, Ja, das hat viel mit Freiheit zu tun, solche Entscheidungen. Ja. Sehr schön, dass du das nochmal erwähnst. Ja, so langsam kommen wir dem Ende entgegen. Super spannend, was du zu erzählen hast. Und ich bin mir ganz sicher, dass unsere Zuschauer jetzt auch sehr neugierig geworden sind, nochmal zu hören, was du anbietest. Du bietest ja ganzheitliche Beratungen an, dass du vielleicht darüber nochmal ein bisschen was erzählst und dann auch noch kurz anreißt, wo man dich finden kann. Also wir wohnen ja momentan noch in Hallberg-Moos. Das ist Münchner Norden in der Nähe vom Flughafen. Ich mache schon auch Beratungen, wobei mir es eigentlich immer am liebsten wäre, wenn ich zu den Leuten vor Ort gehe. Weil ich merke, dass auch Skype und alles andere, das hat einfach Grenzen. Mhm. Natürlich ist es klar, ich nehme viel wahr, wenn ich mich in das Feld der Leute, ich sage jetzt mal einlogge und so weiter, ich bekomme da sehr viele Informationen. Aber wenn du zu den Leuten nach Hause gehst und du machst schon die Tür auf, dann siehst du da eigentlich schon teilweise, wo die Probleme sind, nur allein halt von der Wohnung und von allen. Und wenn du sie nochmal richtig vor dir siehst und dann vielleicht auch einen Einblick über die Familienverhältnisse bekommst, ist es, oder auch über die Nachbarschaft, ist es schon immer noch was anderes. Das ist bei Skype immer gar nicht so offensichtlich. Also ich biete das auch an. Es kommt immer auf das Thema an. Da ist es natürlich auch sinnvoll, aber wir sind eigentlich vor Ort Beratung immer lieber, mhm. weil ich da auch einfach mehr erreichen kann. Mhm. Und es ist natürlich, ich habe kein festes Schema. Das ist ja auch, weil ich gesagt habe, weil ich immer betont habe, jeder ist individuell. Mhm. Ich schaue einfach, wenn derjenige da ist, was ansteht. Mhm. Dann schaue ich, was ich durchbekomme von der geistigen Welt und dann wird danach gearbeitet. Mhm. Was ich dann tue, ob ich zum Beispiel ein paar Empfehlungen gebe bezüglich einer karmischen Homöopathie oder ob ich irgendwelche Meditationen empfehle oder ob ich dann auch chirurgisch irgendwas mache oder sonst irgendwas oder ob ich einfach die Leute erstmal in ihren größten Schmerz führe, der da erstmal aufgelöst werden muss, damit sie erstmal überhaupt weinen können, damit da überhaupt erstmal was zum Fließen kommt. Das ist völlig, das ist dann unterschiedlich einfach. Mhm. Aber das Ziel, was ich mir eigentlich Sätze ist schon, dass die Leute einfach, oder dass ich die Leute in die Lage bringe, für sich selber zu entscheiden, auch für sich selber Sachen auszutesten, dass ich denen einfach beibringe, wie können sie Sachen für sich austesten und wie können sie einfach erkennen, was ihr Seelenweg ist, wie können sie dem besser folgen. Wunderschön. Das ist das Allerwichtigste. Wunderschön. Das war ein perfektes Schlusswort, muss ich sagen. Das war wunderbar. Ich bin dir so dankbar, weil du so viele wichtige Themen angesprochen hast, die bisher noch in keinem der Interviews angesprochen wurden. Und ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank dafür, liebe Katharina. Ich danke dir. Gut, dann möchte ich mich auch von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend wie ich und seid neugierig geworden. Ich verlinke euch die Webseite von Katharina. Ihr könnt da gerne vorbeigehen und vielleicht schaut ihr euch ja auch noch ihren Zahngesundheitskongress an, der 2016 gelaufen ist. Den kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen, denn es geht da nicht nur um Zahngesundheit, sondern wirklich auch um ganzheitliche Gesundheit und Spiritualität. Also sehr spannend. In diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Interview wieder. Bis dahin. Tschüss.